Nein, nein, mir geht es um die Frage von Anmut. Genau. Wer bestimmt, was Glück ist? Also, ja, aber ich denke, das kann kein Mensch bestimmen, das können die Leute für sich selber bestimmen. Ja? Glücklich oder nicht. Man könnte sagen, okay, ich kann es biochemisch bestimmen, ja, wenn da irgendwelche Endorphine rausgeschossen werden, ja, dann kann ich es bestimmen. Ja, und dann habe ich so eine Bestimmung im Stil von Brave New World oder sowas. Ne? Die andere Überlegung wäre ja, was Glück ist, das erst selber zu suchen, ja? Herumzulaufen, zu gucken, auszuprobieren, zu spielen und diese Möglichkeit zu haben. Ja? Und dies tatsächlich auch tun zu können. Nämlich nicht Arbeit. Also wenn ich unterscheiden würde, was sei Arbeit und was sei zum Beispiel Spiel. Ja? Also wir haben ja immer mit der Schwierigkeit von den Wörtern zu kämpfen, nicht gerade von den Begriffen, sondern von den Wörtern. Würde ich so für mich, oder habe ich das irgendwie so für mich so angenommen, dass Arbeit immer das ist, was dem Zwang unterliegt. Also Arbeit ist... ich muss einen Apfel greifen oder ich muss auch essen, selbst das ist Arbeit. Ja? Oder ich muss Dinge in einer bestimmten Art und Weise behandeln, damit sie mir zu Nutze sind. Und das Zwanghafte ist dabei zunächst mal, ich muss essen, ich muss halt einfach am Stoffwechsel mit Natur auch teilhaben. Und es gibt aber einen darüber hinaus. Also das, wo ich will, meine eigene Willkür, also wo ich meinen eigenen Willen reinsetzen kann, dann mache ich ja dumm sein oder schlau, das ist völlig dahingestellt. Aber in diesem Moment, wo ich nicht mehr gezwungen bin, um meine unmittelbare, sagen wir mal, biologische Notdurft zu erfüllen, könnte ich anfangen auszuwählen. Das kann ich bei Arbeit nicht. Und das hat sich, denke ich, mir einfach auch... was ein Prozess von Gesellschaftswertung ist, schlicht einfach auch verlagert. Ja? Also wo auf einmal, was weiß ich, es mag eine Notdurft sein für jemanden, der in der Landwirtschaft tätig ist, der muss halt gucken, wie ist das Wetter, welche Pflanzen wachsen hier, was kann ich mit den Viechern machen. Ja? Und ich erlebe das heute aber ganz anders. Meine Notdurft kann ich erfüllen, indem ich entweder trickreich die Sozialbehörden bescheiße, ja, oder was eine ziemliche Arbeit ist, oder ob ich arbeite, aber in dem Sinne, dass ich gezwungen bin, bestimmte Handlungen zu vollziehen, ja, und für die es keine Alternativen gibt. Ja. Oder indem ich, irgendwo bei Firma XYZ oder bei irgendeiner Behörde irgendeiner Tätigkeit nachgehe, die genau beschrieben ist, und indem ich auch tatsächlich zwanghaft bestimmte Tätigkeiten tun muss. Und da drin gibt es aber immer auch die Möglichkeiten, und das würde ich jetzt entgegensetzen, auch das Dinge in Besitz nehmen. Ja? Also wo ich die Frage nach dem Proletariat gar nicht so stellen würde, also bin ich jetzt Eigentümer von irgendeinem, weil wir das neulich hier eine Debatte hatten darüber, wie viel Geld muss man haben, damit man kein Proletarier ist. Ne? So 3 Millionen Mark waren das, glaube ich. Ist mir völlig egal, dann kann ich von den Zinserträgen, habe ich denn so den durchschnittlichen Jahreseinkommen, ich weiß nicht, von ziemlich viel Geld. Ne? Und das ist wunderbar. Und dann habe ich eine mathematische Bestimmung davon, wo fängt das Proletariat an. Und die genauen Zahlen sind mir jetzt echt nicht im Kopf. Ja? Das ist völlig egal. Die andere Frage ist ja nicht die, also die Frage wäre für mich ja nicht, kann ich das jetzt machen, also eigentlich von Ausbeutung von Leuten leben, sondern kann ich die Bedingungen meiner eigenen Existenz, meiner eigenen Reproduktion, kann ich die in Besitz nehmen? Also ich nehme jetzt einfach, ich habe mal irgendwann Jura studiert und das auch dann irgendwann sein gelassen, aber es gibt die schöne römisch schreckliche Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Besitz ist immer derjenige, der die Sache unmittelbar in der Hand hat und sie manipulieren kann. Ja? Und das kann unter Umständen in Form von wo bin ich mächtig, das kann auch jemand sein, der ein Scheißer oder ein Arbeiter ist, an seiner Produktionsstätte, wie kann ich diese Maschine so manipulieren, dass ich anstatt da jetzt immer was weiß ich, was ich mache, Postsäcke anhängen, ja, stattdessen irgendwas lese.